laughing while you die. The pain is over. I heard you laughing while I cried. I hate to say goodbye. Warum fällt es dir so schwer, dich vor dem Sog zu schützen? Warum hält es dich nicht mehr auf den Beinen, wenn du stehst? Ich wusste nie, wohin wir treiben, wohin wir gehen und wo wir sind. Wo soll ich stehen, wo kann ich bleiben, wenn der Pfad sich vor mir teilt? Hast du ein Herz, um mich zu leiten? Sind deine Worte mir ein Weg? Bläst du den Sturm aus meinen Sinnen? Du warst der Weg von Anfang an. Wo sind die Stimmen? Wo ist der Lärm, der mich erinnert, dass ich bin? Wo ist der Atem, wenn die Luft gefriert? Nimm ihn weg, zeig mir den Sinn. Warum fällt es dir so schwer, dich vor dem Lärm zu schützen? Warum hält es dich nicht mehr auf den Füßen, wenn du stehst? Ich hör dich lachen, wenn du stirbst. Der Schmerz ist längst vorbei. Weiß nicht, warum du dich ergehst. War denn die Welt zu dir gemein? Warum fällt es dir so schwer, dich vor der Welt zu schützen? Warum hält es dich nicht mehr auf dem Boden, wenn du gehst? Ich wusste nie, wohin wir treiben, wohin wir